Elektrokind, Elektrokind, oh komm doch tanze, Elektrokind. Elektrokind, oh komm doch tanze, Elektrokind. Elektrokind, oh komm doch tanze, Elektrokind. Elektrokind, oh komm doch tanze.